Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Beobachter. Meine neue Klientin hieß Rita. In meinem Büro ging sie sofort zum Fenster und erst nachdem sie sich mehrmals umgeschaut hatte, setzte sie sich auf den Stuhl und erzählte mir, weshalb sie mich engagieren wollte. Jemand beobachtet mich. Das kommt ab und zu vor. Aber nicht so. Sie sind weiblich und ansehnlich. Gewissen Männern gefällt das. Gegenblicke habe ich auch nichts. Denen kann ich ausweichen oder sie erwidern. Nicht aber, wenn ich beobachtet werde und nicht weiß, von wem. Manchmal bildet man sich so etwas nur ein. Ich habe mir noch nie etwas eingebildet. Ich möchte Ihnen eine Enttäuschung ersparen, falls sich herausstellt, dass sich niemand für Sie interessiert. Ich brauche das nicht. Ich würde mich auch nie für eine Castingshow im Fernsehen bewerben. Ich möchte meine Ruhe haben. Ein einfaches, ruhiges Leben. Aber seit ein paar Wochen habe ich keine Ruhe mehr. Sie fühlen sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Nein, nur auf dem Weg zur Arbeit. Aber irgendwann frisst sich das in den Kopf und man sieht überall Gespenster. Wahrscheinlich haben andere Menschen einen ähnlichen Arbeitsweg. Da kann man sich schon mal beobachtet vorkommen. Ich gehe seit 10 Jahren diesen Weg und habe mich nie beobachtet gefühlt. Bis vor ein paar Wochen. Da begann es. Ist es ein Verehrer? Ein Politiker im Wahlkampf? Oder Ihr Chef, der Ihnen heimlich nachstellt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind mehrere Leute. Sie wechseln sich ab. Haben Sie nie jemand angesprochen? Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich die Leute zur Rede stellen und Sie fragen, was Sie von mir wollen? Etwa so habe ich mir das vorgestellt. Und wenn Sie mich erschießen? Oder entführen? Oder beides? Die Leute sind bewaffnet. Sie müssen mir helfen, Maloney. Bevor ich verrückt werde. Ich nickte, war mir aber nicht sicher, ob ich diesen Zeitpunkt bereits verpasst hatte. Sie reichte mir einen Vorschuss, der genauso ansehnlich war wie sie. Wir einigten uns darauf, dass ich ihr am nächsten Morgen unauffällig zur Arbeit folgen sollte. Als sie mir Ort und Zeit nannte, schluckte ich leer. Ich gehe jeden Morgen um 6:30 zur Arbeit. Um diese Zeit beginnt meine innigste Traumphase. Ach was, das ist nur eine Frage der Einstellung. Der Körper stellt sich automatisch um. Das ist wie mit der Sommerzeit. Mein Körper weigert sich auch im Sommer, mitten in der Nacht aufzustehen. Soll ich mich an einen Kollegen aus der Frühschicht wenden? Mein Bankkonto sagt mir, dass ich eine Ausnahme machen soll. Sehr schön. Soll ich Sie telefonisch wecken? Sie können hierbleiben und mich wachrütteln. Ich rufe Sie um 5:45 an. Ich weiß nicht, ob mein Handy das mag. Also gut, um 6:10. Sie kramte in ihrer Tasche und fand einen Notizblock, auf den sie mir ihren Arbeitsweg detailliert aufzeichnete. Er war nicht allzu lang und beinhaltete eine kurze Busfahrt. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie jemand, der zuerst von einem Bus und danach auch noch von einem Tram überrollt worden war. Aber es half alles nichts. Ich traf meine Klientin in der Tiefgarage des Hauses, in dem sie wohnte. Bis zur Bushaltestelle ist alles normal. Aber sobald ich in der Nähe der Haltestelle bin, fühle ich mich beobachtet. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat. Wir sollten ein Zeichen vereinbaren. Sobald Sie sich beobachtet fühlen, sollten Sie mich informieren. Gut. Ich werde mit der Hand durchs Haar fahren. So. Das sieht gut aus. Sie schnappen sich die Person und stellen sie zur Rede. Ich werde ganz normal in den Bus einsteigen. Wenn es mehrere sind, könnte es sein, dass jeder nur für einen bestimmten Abschnitt zuständig ist und sie sich gegenseitig warnen. Ich glaube, es ist immer nur eine Person. Aber wie ich schon sagte, die wechseln sich ab. Jetzt müssen wir aber los, sonst verpassen wir den Bus. Sie ging voran und ich folgte ihr kurz darauf. Ich staunte, wie viele Menschen unterwegs waren. Bis zur Bushaltestelle geschah nichts. Auch als meine Klientin dastand und wartete, geschah nichts. Doch dann näherte sich ein junger Mann. Er ging an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Nur Sekunden später sah ich, wie sich meine Klientin durchs Haar fuhr. Der junge Mann schien sie tatsächlich zu beobachten. Und er tat dies auf eine stümperhafte Art. Als der Bus kam, stieg meine Klientin ein. Der junge Mann folgte ihr. Doch ich hielt ihn zurück. Lassen Sie mich los! Was soll der Quatsch? Ich möchte mit Ihnen reden. Sie sehen nicht aus wie jemand, mit dem ich reden möchte. Das kann sich schnell ändern. Sie drohen mir! Ich habe Sie beobachtet. Meine Güte, ich bin aber nicht schwul. Und ich will mit Ihnen keine Kinder adoptieren. Dann lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Sie haben eine Frau beobachtet. Na und, ist das verboten? Muss sie mit gesenktem Blick durch die Straße gehen? Ich möchte wissen, weshalb Sie die Frau beobachtet haben. Hä? Sind Sie Ihr Mann? Ich bin jemand, der Fragen stellt und der nervös wird, wenn man sie nicht aufrichtig beantwortet. Hey, Sie drohen mir schon wieder! Meine Frage wurde doch nicht beantwortet. Also gut, ich werde dafür bezahlt. Und wer bezahlt Sie? Wissenschaftler. Und weshalb möchte dieser Wissenschaftler, dass Sie die Frau beschatten? Es geht um ein Experiment. Ich verdiene mir nur etwas Kohle nebenbei. Das ist erlaubt. Sie führen mich jetzt zu Ihrem Auftraggeber. Und was springt für mich dabei raus? Ein Spaziergang mit Meloni sollte genügen. Meloni? Sind Sie Italiener? Nur wenn es mein Auftraggeber wünscht. Ah, Sie haben auch einen Auftraggeber. Wie viel bezahlt er Ihnen? Es dauerte weitere 10 Minuten, bis ich den Mann so weit hatte, dass er mich zum dubiosen Wissenschaftler führte. Als wir vor dem Haus eintrafen, fuhr ein Leichenwagen weg und 2 Polizisten hinderten uns daran, das Haus zu betreten. Vielleicht hat sich jemand umgebracht. Ich habe gelesen, dass Schweizer lebensmüder sind als andere Völker. Das sieht mir eher nach einem Verbrechen aus. Sie glauben, dass Kratochwil getötet wurde? Was für ein Experiment machte Kratochwil? Er nennt es das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen. Unsere Aufgabe besteht darin, sich ganz normale Menschen auszusuchen und diese täglich während einer Stunde zu beobachten und zu filmen. Sie haben eine Kamera dabei. Ja, sie ist sehr klein und hat nur schlechte Auflösung. Aber Kratochwil sagt, das spielt keine Rolle. Ihm geht es darum, herauszufinden, was mit ganz gewöhnlichen Menschen geschieht, wenn man sie aus ihrer Gewöhnlichkeit reißt. Das kann man doch jeden Tag im Fernsehen beobachten. Junge Menschen, die ihr Talent bloßstellen und nach 2 Wochen wieder in der Versenkung verschwinden. Kratochwil wollte Menschen, die sich nicht für so etwas zur Verfügung stellen. Ganz gewöhnliche Menschen. Sie sollten nach und nach merken, dass sich jemand für sie interessiert und sie beobachtet. Ein ziemlich seltsamer Wissenschaftler. Im Vergleich mit anderen ist er relativ normal. Dann hätten sie ihn beobachten können. Wenn ihm etwas zugestoßen ist, dann könnte es der Mörder auch auf mich abgesehen haben. Und auf all die anderen. Wie viele Personen haben Frau Ritter beobachtet? 2. Wir haben uns abgewechselt. Wurde außer Frau Ritter sonst noch jemand beobachtet? Ja, 2 Männer. Einer ist aber nach 2 Wochen spurlos verschwunden, vermutlich umgezogen. Den anderen beobachten wir täglich nach Feierabend. Auch an einer Bushaltestelle. Der Weg zur Arbeit ist so ziemlich das Gewöhnlichste, was man sich vorstellen kann. Kratochwil hat uns genaue Anweisungen gegeben über die Studienobjekte. Ich notierte mir, wann und an welcher Bushaltestelle der 2. ganz normale Bürger beobachtet wurde. Nils Kracht gab mir seine Handynummer und ich reichte ihm eine 50-Franken-Note, die er kopfschüttelnd entgegennahm. Danach wartete ich, bis die Polizei das Feld geräumt hatte. Kratochwils Wohnung lag im 3. Stock und zu meiner Überraschung war die Tür nicht versiegelt. Als ich klingelte, hörte ich Schritte hinter der Tür. Und als jemand die Tür öffnete, staunte ich nicht schlecht. Na, Maloney, sind Sie wieder einmal auf der Suche nach einer Leiche? Sie kommen zu spät. Herr Kratochwil liegt bereits in der Gerichtsmedizin. Er ist in seiner Wohnung ermordet worden. Weshalb sind Sie hier, Maloney? Haben Sie für den Irrenwissenschaftler gearbeitet? Meine Klientin ist ein Opfer seiner wissenschaftlichen Arbeit. Pseudowissenschaftlich, Maloney. Kratochwil war kein Wissenschaftler. Und der hieß auch nicht Kratochwil. So viel haben wir bereits herausgefunden. Der Mann war unter einem Pseudonym wissenschaftlich tätig. Der Mann war vorbestraft. Er saß einige Jahre im Gefängnis wegen Urkundenfälschung. Er hat sich unter anderem als Arzt, Anwalt, Heiler und Seelsorger ausgegeben. Sein richtiger Name war Urs Jockeli. Und weshalb hat er sich als Kratochwil ausgegeben? Er hat vom Nationalfonds einen Forschungsauftrag erhalten. Geld und Ruhm, Maloney. Das ist es, was diese Menschen fasziniert. Und wie ist er zu Tode gekommen? Messerstiche. Er hat seinen Mörder in die Wohnung gelassen. Sieht ganz danach aus. Jetzt aber ist Feierabend, Maloney. Die Wohnung wird versiegelt und das Beweismaterial gesichtet. Danach wissen wir mehr. Oder auch nicht. Jockeli war ein Hochstapler. Hat sein ganzes Leben lang Menschen hinters Licht geführt. Die Liste seiner Feinde ist vermutlich länger als die Liste all ihrer Klientinnen, Maloney. Unterwegs zu meiner Klientin gönnte ich mir ein Sandwich. Sie hatte Mittagspause, die sie allerdings nur dazu nutzte, einen Apfel und eines jener makrobiotischen Joghurts zu vertilgen, die angeblich einem Blähbauch den Garaus machen konnten. Ich war nur ein Studienobjekt? Die Leute hatten den Auftrag, ganz gewöhnliche Menschen zu beobachten. Also so ganz gewöhnlich bin ich auch wieder nicht, oder? Der Mensch ist nie zufrieden. Ist er prominent, jammert er übers Prominentsein und die Steuern. Ist er ein Niemand, jammert er über die Krankenkassenprämien und die Prominenten, die über die Steuern jammern. Aber weshalb haben die ausgerechnet mich ausgesucht? Es gibt doch noch viel gewöhnlichere Menschen als mich. Sie sollten froh sein, dass der Albtraum vorüber ist. Schon, ja. Aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Sie können mir das Honorar gerne in bar aushändigen. Das verringert die Bürokratie. Ich habe Ihnen schon einen Vorschuss gegeben. 500 zusätzlich und Meloni ist ein glücklicher Mensch. Für 500 muss ich ziemlich lange arbeiten. Und ich muss mich Wind, Wetter und bösen Menschen aussetzen. Ich will die Videos, die über mich gemacht wurden. Die Polizei hat sie beschlagnahmt. Ich habe ein Recht darauf, die Videos zu sehen. Das bezweifle ich. 500. Aber nur, wenn Sie mir die Videos besorgen. Das kann eine Weile dauern. Solange sind die 500 gut bei mir aufgehoben. Sie schaute auf ihre Armbanduhr, schmiss den leeren Joghurtbecher in einen Abfalleimer, der danach seltsam aufgebläht aussah, und ging. Ich ging ebenfalls. Nach einem Nickerchen unter meinem Schreibtisch fuhr ich zu jener Bushaltestelle, an der das zweite Studienobjekt jeweils beobachtet worden war. Es dauerte nicht lange, bis ich den Mann entdeckte. Natürlich habe ich bemerkt, dass ich beobachtet werde. Und das hat Sie nicht gestört? Das gehört zu meinem Beruf. Man beobachtet Sie bei der Arbeit. Ich bin Wirtschaftskrimineller. Ist das heute ein anerkannter Beruf? Nein, aber ich stehe dazu. Und was machen Sie sonst noch? Glauben Sie, dass man als Wirtschaftskrimineller nicht über die Runden kommt? Doch, doch. Aber die meisten tarnen sich als brave Geschäftsleute. Das sind Amateure. Ich stehe zu meiner Profession. Zum Glück wird jetzt alles besser. Für Sie oder für die Leute, die Sie betrügen? Wir haben lange unter der ausländischen Konkurrenz gelitten. Aber jetzt geht man endlich gegen die ausländischen Kriminellen vor. Das ist gut. Ein echter Schweizer sollte sich nur von einem echten Schweizer Gauner übers Ohr hauen lassen. Deshalb sage ich, die Schweiz den Schweizer Gaunern. Darauf können wir stolz sein. Offenbar hatte der Mann mehrere Schrauben locker, was ihn aber nicht daran hinderte, mir sogleich eine Investition schmackhaft zu machen. Ich lehnte dankend ab und verwies auf mein bescheidenes Vermögen, worauf er antwortete, dass ein richtiger Gauner nimmt, was kommt. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abhauen. Bei der Polizei hatte man erste Erkenntnisse gesammelt. Üble Sache, Maloney. Es gibt am Tatort keine Anzeichen eines Kampfes. Offenbar wurde Jockeli von seinem Mörder überrascht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Täter gekannt hat, liegt bei 86,345689%. Wenn Sie Ihren Computer noch ein wenig weiter arbeiten lassen, wird er die Wahrscheinlichkeit bis auf 2 Trillionen Stellen nach dem Komma berechnen. Das hilft Ihnen aber auch nicht weiter. Unser Computer hat noch viel mehr auf dem Kasten, Maloney. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jockeli den Täter erst seit ein paar Wochen kennt, liegt bei 26,68341%. Sie sollten mitsamt Ihrem Computer ins Amt für Statistik wechseln. Wir wissen von Jockeli, dass er sein Geld immer zu Hause gehortet hat, um sofort untertauchen zu können, wenn ihm jemand auf die Schliche kam. In seiner Wohnung fanden wir aber nur ein paar Franken. Dann suchen Sie den Raubmörder. In der Zwischenzeit könnte ich mir die Videos anschauen, die Jockeli von zufälligen Passanten machen ließ. Mich interessieren vor allem die Videos, die meine Klientin zeigen. Das ist wieder typisch, Maloney. Aber ich muss Sie enttäuschen. Die Videos sind harmlos, alle Personen sind bekleidet und es ist nichts Anstößiges zu sehen. Umso besser. Kann ich die Videos mitnehmen? Die Videos bleiben so lange bei uns, bis der Fall geklärt ist. Dann muss ich den Fall selber klären. Tun Sie das, Maloney. Aber kommen Sie uns dabei nicht in die Quere. Ihr Computer hat vermutlich vergeblich versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass Sie den Fall lösen werden. Das muss man nicht berechnen, Maloney. Unsere Quote liegt bei 100%. 100%? Keine Polizeidienststelle der Welt hat so eine Quote. Wir berücksichtigen nur die gelösten Mordfälle. Alle anderen gelten als hängig und sind deshalb für die Statistik gelöster Fälle irrelevant. Ich schüttelte den Kopf und fuhr zurück in mein Büro. Eine Stunde später erhielt ich einen Anruf von Nils Kracht. Er wollte mich unbedingt an einer Bushaltestelle treffen. Seit ich diesen Job mache, bin ich fasziniert von Menschen und Bushaltestellen. Sie sollten ein Buch darüber schreiben und es dem örtlichen Polizeipräsidium schenken. Kratochwil hatte recht. Es gibt das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen. Man muss nur genau hinschauen. Um mir das zu erzählen, haben Sie mich hierher gelotst. Nein, nein. Ich hatte eine seltsame Begegnung. Solche Begegnungen habe ich täglich. Jetzt zum Beispiel. Katrin Brandt hat mich gefragt, ob ich mit ihr nach Madrid fliegen möchte. Das hingegen werde ich selten gefragt. Sie hat mich eingeladen, verstehen Sie? Die Dame möchte sich Ihnen unsittlich nähern? Sie hatte bis vor kurzem weniger Geld als ich. Dann sind wir schon zu dritt. Wir könnten alle drei nach Madrid fliegen und uns fragen, weshalb wir alle noch weniger Geld als die anderen haben. Verstehen Sie doch, Katrin tut plötzlich so, als sei sie zu viel Geld gekommen. Und sie war bei Kratochwil. Frau Brandt hat ebenfalls für den Hochstapler gearbeitet. Sie war die eifrigste von allen. Hat drei Personen pro Tag beobachtet. Sie brauchte dringend Geld, weil sie sich verschuldet hat. Und jetzt lädt sie mich nach Madrid ein. Da ist etwas faul. Sie verdächtigen sie, Kratochwil alias Jockeli, umgebracht zu haben. Warum nicht? Sie glaubt, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Nicht mein Typ. Ganz und gar nicht. Ehrlich gesagt, geht sie mir schon länger auf die Nerven. Das ist kein Grund, falsche Anschuldigungen zu erheben. Wenn sie nichts mit dem Mord zu tun hat, okay. Dann habe ich mich geirrt. Vielleicht hat sie ja im Lotto gewonnen. Er gab sich keine Mühe zu verbergen, dass er sie am liebsten hinter Gitter gesehen hätte. Meine Klientin erkundigte sich am Abend nach meinem Wohlbefinden und den Videos. Ich stürzte mich ins Nachtleben und suchte in einer Bar nach dem Ungewöhnlichen im Gewöhnlichen und fand jede Menge davon. Frau Brandt lebte in einem Haus, das einem staatlichen Gefängnis nicht unähnlich war. Auf jedem Stockwerk gab es unzählige Türen, die alle gleich aussahen. Anstelle von Namen entdeckte ich neben den Klingeln nur Zahlen. Als ich vor der Nummer 414 stand, atmete ich tief durch und klingelte. Es dauerte nicht lange, bis mich Frau Brandt in ihre Zelle ließ. Das Apartment ist winzig. Aber heutzutage muss man froh sein, wenn man in dieser Stadt überhaupt etwas findet. Aber vermutlich gehören Sie auch nicht zu den Spitzenverdienern als Privatdetektiv. Irgendwann leben hier nur noch Millionäre. Wenn Sie Ihr Geld gut anlegen, könnten Sie sich in 140 Jahren ein Haus leisten. Anlegen, was für ein Wort. Schiffe sollten anlegen, aber nicht Geld. In ein paar Jahren wird sowieso alles den Bach runtergehen. Die Banken machen den gleichen Mist weiter. Aber beim nächsten Mal wird der Knall noch etwas lauter sein. Apropos Knall. Weshalb haben Sie Kratochwil erschossen und nicht erstochen? Glauben Sie, dass ich auf so etwas reinfalle? Ich studiere. Dann sind wir schon zu zweit. Ich studiere die längste Zeit, weshalb Sie sich so dämlich anstellten. Ich hab mich überhaupt nicht angestellt. Aber Kratochwil alias Jockeli hat Sie angestellt. Das war ein spannender Job. Besser als die meisten anderen Jobs, für die Wissenschaftler Freiwillige suchen. Sind Sie im Nebenjob bei der Polizei? Noch so eine Beleidigung und ich suche in Ihrem Schlafzimmer nach intimen Details. Da finden Sie nichts. Weil sie Nils Kracht abblitzen ließ. Er wäre genau mein Typ. Aber er hatte andere Präferenzen. Ich glaube, er steht auf ältere Semester. Sie haben ihm eine Reise nach Madrid offeriert. Er hat mir gesagt, dass er Spanien liebt. Aber er liebt Sie nicht. Manchmal muss man Begehrlichkeiten erst wecken. Das ist wie in der Werbung. Wer hat schon Lust auf Tütensuppen? Trotzdem werden sie gekauft. Sie möchten Nils Kracht dazu bringen, mit Ihnen zusammen eine Tütensuppe zu essen. Ich will ihn davon überzeugen, dass ich besser schmecke als jede Tütensuppe. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Er aber möchte nicht an Ihnen rumlöffeln. Wahrscheinlich war ich zu direkt. Aber was geht Sie das an? Der ermordete Kratochwil alias Jockeli hortete in seiner Wohnung eine Menge Geld. Davon weiß ich nichts. Der Mann ist tot, das Geld ist weg und Sie können sich plötzlich die besten Tütensuppen der Welt leisten. Angenommen, Sie finden in einem Treppenhaus Geldscheine. Was würden Sie tun? Unser Eins findet in Treppenhäusern ab und zu eine Leiche, aber keine Geldscheine. Ich schon. Sie haben Geld gefunden? Ja, im Treppenhaus, vor Kratochwils Wohnung. Ich wollte zu ihm und ihn anpumpen. Auch ich möchte mir ab und zu ein schönes Wässerchen gönnen. Auch da sind wir zu zweit. Aber ich benutze die Wässerchen für die innere Anwendung. Da lag Geld herum, einfach so. Ich habe alles eingesammelt und bin abgehauen. Lag nur Geld herum oder noch mehr? Ist alles da drüben in der Tasche. Sie können sie gerne mitnehmen. Ich kann das Geld mitnehmen. Nein, den Rest. Das Geld gehört mir. Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Geld gegen Liebe? Falsch. Ich überlasse Ihnen die Tasche mit dem, was sonst noch im Treppenhaus lag, und Sie lassen mich dafür in Ruhe. Ich gebe Ihnen 20 Sekunden, um darüber nachzudenken. 30 Sekunden später ging ich mit einer alten Einkaufstasche nach unten. Sie war nur wenig gefüllt und der Inhalt war nicht essbar. Im Polizeipräsidium erntete ich Blicke der Belustigung, als ich die Tasche präsentierte. Was soll das, Maloney? Gehen Sie für alleinstehende Omas einkaufen? Die Dinge in dieser Tasche können den Mörder von Jockeli alias Kratochwil überführen. Da sind wir aber gespannt, Maloney. Mal sehen, ob der Müll, den Sie uns mitgebracht haben, mit dem Täterprofil übereinstimmt. Diese Tasche wurde im Treppenhaus vor der Wohnung des Toten gefunden. Davon wissen wir nichts, Maloney. Wie sind Sie zu dieser Tasche gekommen? Wenn ich Ihnen mein Erfolgsgeheimnis verrate, werden Sie eines Tages auch noch einen Mordfall lösen. Das muss nicht sein. Wir haben den Fall so gut wie abgeschlossen, Maloney. Wenn man all die Wahrscheinlichkeiten, die der Computer berechnet, zusammennimmt und diese in eine schöne Tabelle einfügt, muss man nur noch herausfinden, welche Kombination 100% ergibt, und schon hat man den Mörder. Und wie sieht Ihr tabellarischer Mörder aus? Der Täter ist 46 Jahre alt, schlank, gebildet und hat eine Vorliebe für Karamellbonbons. Sie sollten Ihren Computer in Pension schicken und mich die Arbeit machen lassen. Damit Sie uns schmutzige Wäsche vorbeibringen, die in Treppenhäusern herumliegt. In dieser Tasche ist eine Mütze, ein Schal und ein Buch. Sehen Sie, Maloney, das trifft haargenau auf unseren gebildeten 46-jährigen Täter zu. Der Mann ist intelligent, deshalb schützt er sich vor Wind und Wetter. Die Mütze und der Schal sind uninteressant. Das Buch hingegen ist aufschlussreich. Geht der, Maloney. Bücher sind bei mir besser aufgehoben. Nur zu. Die Rache ist mein. Ist das ein Schundroman? Es genügt, wenn Sie die erste Seite lesen. Ich soll Ihnen aus dem Buch vorlesen. Oben rechts. Da hat jemand etwas in das Buch reingeschrieben. Es gibt Menschen, die ihren Namen in Bücher schreiben, damit niemand auf die Idee kommt, sie zu stehlen oder nicht mehr zurückzugeben, wenn man sie ausleiht. Beat Madurin. Sie sollten Ihren Computer fragen, ob er mit dem Namen etwas anfangen kann. Madurin, der Name sagt mir etwas. Moment, das haben wir gleich. Eine halbe Stunde später strapazierte er noch immer die Tastatur und der Computer gab Laute der Resignation von sich. Doch schließlich wurden beide fündig. Madurin arbeitete als Nachtwächter in einem Krankenhaus. Er leistete keinen Widerstand, als wir ihn mit dem Buch konfrontierten. Dieses Buch hat mich 3 Jahre begleitet. Es hat mir Energie gegeben, mich bekräftigt, nicht aufzugeben. Und jetzt wird es mir zum Verhängnis. Im Namen zweifelhafter literarischer Werke, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Mir wurde erst später bewusst, dass ich das Buch liegen gelassen hatte. Diese dumme Angewohnheit, alles anzuschreiben. Ich habe jahrelang in Wohngemeinschaften gelebt, da war es nützlich. Sie wollten sich an dem Mann rächen. 3 Jahre habe ich gebraucht, um ihn ausfindig zu machen. Ich wusste, dass er ein Hochstapler war, ein Betrüger. Einer, der in immer neue Rollen schlüpft. In welcher Rolle hat er Sie übers Ohr gehauen? Er hat uns ein Haus verkauft, das gar nicht ihm gehörte. 50.000 Anzahlungen, einfach weg, an einem Tag. Hat er Ihnen das Haus an der Haustüre verkauft? Dann hätten Sie vom Vertrag zurücktreten können. Er hat uns das Haus gezeigt. Auch Pläne mit dem Grundriss. Er wirkte total überzeugend. Wir dachten uns nichts dabei, als er das Geld in bar wollte. Das sei so üblich, sagte er. Und am nächsten Tag war er spurlos verschwunden. Es war entsetzlich. Wir hatten nichts in der Hand. Ich musste mich einfach rächen. Rache ist keine Lösung, Herr Madurin. Wer sich rächt, landet im Knast. Ich dachte, dass niemand auf mich kommen würde. Er muss ja unzählige Menschen hinters Licht geführt haben. Aber dann geriet ich in Panik. Ich stolperte. Als ich dabei war, alles einzusammeln, hörte ich Schritte. Da wollte ich nur noch weg. Weshalb hatten Sie das Buch dabei? Das verstehen Sie nicht, Maloney. Gebildete Menschen mit einem weiten Horizont haben immer ein Buch dabei. Das Buch hat mich begleitet und geleitet. Die Rache ist mein. Dieses Ekel. Als er mir öffnete, erkannte er mich sofort. Er bat mich in die Wohnung und dann lachte er. Ich konnte nicht anders. Man kann immer anders, Herr Madurin. Sie hätten ein anderes Buch lesen sollen. Zum Beispiel Gelassen und glücklich in 15 Tagen. Oder Erfolgloser Polizist in 5 Minuten. Wie alt sind Sie, Herr Madurin? 53 Jahre. Wieso? Gibt es Rabatt für ältere Straftäter? 53, Maloney. Das ist nahezu perfekt. Ihr Computer schlug als Täter einen 46-Jährigen vor. Wie viele Buchstaben hat Ihr Name, Herr Madurin? 7. Das ist eine Glückszahl. 53 minus 7, Maloney. Unser Computer ist ein Genie. Er kennt sich in höherer Täteraritmetik aus. Ihr Computer ist genauso fahrlässig wie Sie. Es gibt für alles eine Zahl, Maloney. Auch für die Zahl. Die Zahl braucht keine Zahl, weil sie bereits eine Zahl ist. Darf ich meine Schicht beenden, bevor Sie mich verhaften? Meinetwegen, Herr Madurin. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Ich gebe mich geschlagen und behaupte ab sofort, dass alles im Leben eine Zahl ist. Und jetzt gehe ich in eine Bar und trinke X. Whiskys. X ist gut, Maloney. Denn X, das ist in der Mathematik die große Unbekannte. Und genau nach der werde ich heute Nacht suchen. Tun Sie das, Maloney. Soll ich Ihnen die Station zeigen, die ich überwache? Ich flüchtete und landete in einer Bar, in der jeder versuchte, dem anderen ein X für ein U vorzumachen. Kurz nach Mitternacht landete ich bei einer in der Stadt gestrandeten deutschen Geschäftsfrau einen Volltreffer. Mathematisch gesehen war sie eine Primzahl. Und ich suchte eine Nacht lang nach ihren Stellen nach dem Komma. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Beobachter. Philip Maloney, der Krimi-Klassiker. Präsentiert von NZZ Campus. Fit für Studium und Karriere. nzzcampus.ch